an alle verbannten Freizeitfeger und Vollzeitmodi. Vielen Dank für eure feuchten Ohren und nassen Eicheln. Es war mir tatsächlich ein inneres Vergnügen, an diesem Gemeinschaftsprojekt von Ramlord mitzuwirken. Diese Herausforderung konnte ich einfach nicht ablehnen. Unserem Rainerle wünsche ich einen guten Tetrapoden, damit er sich nicht doch irgendwann zu Tode frisst. In den Rollen von Caroline, Johanna und Divers war zu hören Neo. Hashtag Liebe. Bumsti. Ich fussel 124 in der Rolle der Tina, Sophie und diversen anderen. Danke für die feuchten und abgespritzten 2 Tage. Ich fühle mich genudelt und gehirnwund. Hashtag Liebe. Verbammt, wir haben es geschafft. 2 Tage Geficke mit dem höchsten Wesen. Wir haben es für euch mit einem weinenden und einem löschelnden Auge diese Episode in unserem Leben hinter uns gebracht. Fetzi124 sagt Danke an alle, die mit uns durchgehalten haben und hofft, dass ihr auch in Zukunft noch mit uns weitere Projekte durchhalten werdet. Hashtag Liebe. Und zu guter Letzt in den Rollen des Erzählers Carsten und Rainer, ich, Troll Lindemann. Grüße gehen raus an euch alle, die dieses literarische Machwerk voller geballter Erotik mit uns durchgestanden haben, die so fleißig kommentiert und uns dadurch Mut und Kraft gegeben haben, diese dunkle Zeit voller Gefigge, geilen Säften und blauen Eicheln zu überstehen. Verbammt nochmal! Ich muss jetzt dringend meinen Tetrapoden aufsuchen und dir, Rainer, alte Butterbämme, ich rate dir, das Gleiche zu tun. Ich hau mir jetzt den Kopf an den Backenrand und spritz den Boten an. Vielen Dank an alle Beteiligten, ganz besonders an Fussel und Neo. Bis zum nächsten Mal. Hashtag Liebe.